erliegen auf Stroh in polnischer Scheune, die Sinne umspirrener heimatlich Träume. Wir denken der Heimat, wann kehren wir wieder? Soldaten singen, Soldaten Lieder. Ganz dicht an dem Weg ein einsamer Hügel, ein Pferd steht daneben, herab hängt der Zügel. Vorbei ziehen Kolonnen, nach vorn geht's zum Streiter. Wer bist, Kamerad, an meiner Seite? Der Krieg hier im Osten ging schnell zu Ende, im friedlichen Berg regen wir jetzt die Hände. Der Bauer am Fluch sieht ins Feld seine Zeilen, der Winter naht, er muss sich eilen. Doch lasst euren Kummer, lasst eure Sorgen, es bracht unser Sieg den schöneren Morgen. Das Land liegt bald nicht mehr so elend darnieder. Die